Der Vorsitzende der Partei der Arbeit Koreas Kim Jong-un leitete den ersten Kongress der Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der ganzen Partei, der vom 23. bis 25. Dezember stattfand, und hielt eine Schlussrede. Zuerst verwies er darauf, dass auf diesem Kongress die wichtigen Fragen für die Verstärkung der Hauptgrundorganisationen und die allseitige Erhöhung ihrer kämpferischen Funktion und Rolle eingehend besprochen wurden. Er betonte, durch den Kongress der Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der Partei seien die wichtige Stellung und Rolle der Hauptgrundorganisationen bei der Parteiarbeit und der Erfüllung der sozialistischen Sache erneut zur Kenntnis genommen und bestätigt und das eiserne Credo und der Wille dazu, durch die Verstärkung ihrer Rolle die unbesiegbare Macht und Kampfkraft der Partei der Arbeit Koreas solid zu festigen und den Aufbau eines starken sozialistischen Staates zu beschleunigen, nachhaltig demonstriert. Kim Jong-un hob hervor, er freue sich sehr darüber, dass der Kongress im Einklang mit der Forderung der Entwicklung unserer Partei und Revolution zufriedenstellend stattgefunden habe. So stattete er allen Teilnehmern, die sich für den erfolgreichen Verlauf des Kongresses aktiv bemüht haben, allen Parteimitgliedern und dem gesamten Volk seinen herzlichsten Dank ab. Weiter unterstrich er wie folgt. Der erste Kongress der Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der ganzen Partei wird als ein bedeutsames und rühmenswertes Treffen, das den kürzesten Weg zur Verstärkung und Entwicklung der Partei der Arbeit Koreas, zur großen kim-il-sungistisch-kim-jong-ilistischen Partei und zur Vollendung der sozialistischen Sache erhellt hat, in die Geschichte der Partei der Arbeit Koreas glänzend eingehen. Es ist der Hauptgeist dieses Kongresses, die Hauptgrundorganisationen der Partei zu unbesiegbaren Formationen zu entwickeln und durch die allseitige Erhöhung ihrer Kampfkraft im Kampf für die Verstärkung und Entwicklung unserer Partei und die Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages eine epochale Wende einzuleiten. Alle Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der Partei sollen den Geist des Kongresses tief beherzigen, diesen konsequent durchsetzen und somit bei der Parteiarbeit und beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates einen großen revolutionären Aufschwung herbeiführen. Alle Teilnehmer des Kongresses müssen als Bannerträger der Generaloffensive und hartnäckige Praktiker, die auf den Kampfplätzen für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates die Brüche zum Vormarsch schlagen, mit dem Geist und Schneid aus dem 200-Tage-Kampf in ihren Einheiten das Feuer der ständigen neueren Taten und Fortschritte heftig lodern lassen. Man hat noch einen weiten Weg zurückzulegen und enorme Aufgaben zu erfüllen. Und wegen der Stürmmanöver aller feindseligen Kräfte muss man einen harten Kampf führen. In diesem Kampf vertraut die Partei der Arbeit Koreas den breiten Volksmassen und stützt sich auf sie. Kim Jong-un setzte seine große Hoffnung auf die Hauptgrundorganisationen der Partei und ihre Vorsitzenden, die durch die richtige Mobilisierung der unerschöpflichen Kraft der Volksmassen die Linien und Politiken der Partei durchsetzen. Mit fester Überzeugung, dass durch den aufopferungsvollen Einsatz der Teilnehmer des Kongresses und der Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der ganzen Partei bei der Verstärkung und Entwicklung der Partei der Arbeit Koreas und beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates eine neue Wende herbeigeführt wird, erklärte er den ersten Kongress der Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der ganzen Partei für geschlossen.